Abschnitt 3 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. Nachdem sich Percy Driscoll seinem Hausgesinde so gnädig erwiesen, schlief er den Schlaf des Gerechten. Roxy dagegen konnte die ganze Nacht über vor Grauen und Entsetzen kein Auge zutun. Der Gedanke, dass man ihren Knaben, wenn er groß wurde, flussabwärts verkaufen könne, machte sie fast wahnsinnig. Verlor sie auch auf Augenblicke das klare Bewusstsein und schlummerte ein, so sprang sie doch gleich wieder auf die Füße und stürzte zu ihrem Kinde, um zu sehen, ob es noch in der Wiege sei. Sie riss es heraus, drückte es an ihr Herz, gab ihm 1000 Liebesnamen und bedeckte es mit heißen Küssen. »Sie sollen es nicht tun! Nein, nein! Eher bringt dich deine Mami um!« rief sie unter Schluchzen und Stöhnen. Als sie es wieder zurück ins Bettchen legte, warf sich das andere Kind im Schlaf unruhig umher. Sie trat zu ihm und betrachtete es lange. »Warum sollst du alles Glück haben und mein armer Kleiner nichts?« sagte sie. »Was kann er dafür? Weshalb ist Gott dir so gut und für ihn sorgt er nicht? Dich kann kein Mensch flussabwärts verkaufen. Oh, wie hasse ich deinen Papi! Er hat kein Gefühl, kein Herz für die Neger. Ich könnte ihn töten vor Abscheu.« Sie überlegte eine Weile und brach dann wieder in wildes Schluchzen aus. »Nein, nein, einen anderen Weg gibt's nicht. Es muss sein. Lieber mein Kind umbringen, als immer fürchten zu müssen, dass es mir entrissen und verkauft würde. Bring ich Massa Percy um, so schicken sie meinen Kleinen doch einmal den Fluss hinunter. Es hilft nichts, deine arme Mami muss es tun, um dich zu retten, Herzblatt.« Sie drückte den Knaben an die Brust und erstickte ihn fast mit ihren Liebkosungen. »Mami muss dich töten. Ob ich's wohl kann? Aber weine nur nicht. Mami verlässt dich nicht. Sie geht mit dir und bringt sich auch um. Komm nur, Herzblatt, komm mit deiner Mami. Wir springen zusammen ins Wasser. Dann ist alle Not dieser Welt vorbei. Im Jenseits drüben verkauft man arme Neger nicht flussabwärts.« Sie redete dem Kinde beschwichtigend zu und eilte nach der Tür. Plötzlich stand sie still. Dort hing ihr neues Sonntagskleid, ein elendes Cartoonfähnchen mit auffallendem Muster und schreiend bunten Farben bedruckt. Sie betrachtete es mit sehnsüchtigem Verlangen. »Ich hab's noch nie angehabt«, sagte sie, »und es ist doch so wunderschön.« Da kam ihr ein guter Gedanke, sie nickte beifällig. »Nein, in dem alten schlechten Zeug hier sollen sie mich nicht rausfischen, wenn alle Welt mich angafft.« Sie legte das Kind hin, wechselte ihre Kleidung und betrachtete sich im Spiegel. Erstaunt über ihre eigene Schönheit beschloss sie, sich zum letzten Gang noch vollends zu schmücken. Sie nahm das Kopftuch ab und ordnete ihr reiches glänzendes Haar, wie die Weißen es tun, wand auch ein paar recht grellfarbene Bänder hinein und steckte hie und da eine abscheulich gemachte Blume an. Zuletzt warf sie sich noch ein brauschiges feuerrotes Ding, eine Wolke, wie man es damals nannte, über die Schultern. Dann war sie bereit, ins Grab zu steigen. Wieder nahm sie den Kleinen auf den Arm. Als ihr aber sein kurzes, grobes Hemd in die Augen fiel, quälte sie der Abstand zwischen seiner schäbigen Bettelkleidung und der glänzenden Pracht ihres eigenen Aufputzes. Ihr Mutterherz ward gerührt und sie schämte sich. »Nein, Schätzchen, so spielt dir deine Mami nicht mit. Dich sollen die Engel grad so schön finden wie deine Mami. Ich will nicht, dass sie sich die Hand vor die Augen halten und zu David und Goliath und den anderen Propheten sagen, das Kind da im grauen Hemd passt nicht in den Himmelsgarten.« Rasch hatte sie das kleine Geschöpf nackt ausgezogen und legte ihm jetzt ein schneeweißes, langes Tragkleidchen mit hellblauen Schleifen und zierlichen Puffen und Falbeln an, das Thomas A. Becket gehörte. »Da, jetzt bist du im Staat.« Sie stellte das Kind aufrecht in den Armstuhl und trat ein paar Schritte zurück, es zu betrachten. Erstaunt riss sie die Augen auf, klatschte bewundernd in die Hände und rief, »Na, das hätte ich mir nicht träumen lassen, du bist ja allerliebst. Massa Tommy ist kein bisschen schöner, auch nicht ein Linschen.« Nun eilte sie an die Wiege des anderen Kindes, warf einen vergleichenden Blick zu dem ihrigen hinüber und schaute dann wieder den Erben des Hauses an. Ein seltsames Licht dämmerte in ihren Augen auf. Sie schienen Gedanken verloren, als wäre sie sich selbst entrückt. Endlich kam sie wieder zu sich. »Gestern wusch ich alle beide in der Wanne«, murmelte sie, »und da kam der Papi und fragte mich, welches seines wäre.« Wie im Traum ging sie hin und her. Sie entkleidete Thomas A. Becket und zog ihm das kurze, grobe Hemdchen an. Mit seinem Korallenhalsband schmückte sie ihr eigenes Kind, legte dann die Knaben dicht nebeneinander und betrachtete beide. »Was doch Kleider ausmachen«, rief sie nach langem Schweigen. »Meiner Seel! Kaum weiß ich selbst, wer welcher ist. Wie soll's sein Papi rausfinden?« Nun bettete sie ihren Kleinen in Tommys reiche Wiege. »Du bist jetzt Massa Tom und sollst's bleiben«, sagte sie mit klopfendem Herzen. »Ich muss mich recht üben, dich so zu nennen, damit ich mich nicht verschnappe, denn wenn es herauskäme, ging's uns beiden schlecht. Da, jetzt lieg still und sei nicht mehr bös, Massa Tom. Gott sei Lob und Dank, du bist ja gerettet. Jetzt kann niemand mehr Mamis süßes kleines Herzblatt flussabwärts verkaufen.« Den Erben des Hauses legte sie darauf in ihres Kindes roh aus Tannenholz gezimmerte Wiege und betrachtete den kleinen Schläfer mit unruhigen Blicken. »Du tust mir leid, armes Ding. Gewiss und wahrhaftig. Aber was soll ich tun? Ich kann's nicht ändern. Dein Papi hätte ihn mal verkaufen können an irgendjemand. Dann wäre er sicher den Fluss hinuntergekommen. Nein, nein, das ertrag ich nicht. Es kann nicht sein. Es ist unmöglich.« Sie warf sich auf ihr Lager und wälzte sich lange ruhelos umher. Plötzlich richtete sie sich auf. Ein tröstlicher Gedanke schoss ihr durch das wirre Hirn. »Es ist keine Sünde. Die weißen Menschen haben's auch getan.« »Gottlob, es ist keine Sünde. Wie ist mir denn? Wo hab ich's nur gehört?« »Ja, und sogar die allerallerobersten im Rang, die Könige.« In tiefes Sinnen versunken, war sie bemüht, sich die Einzelheiten einer Geschichte ins Gedächtnis zu rufen, die sie irgendwo einmal vernommen hatte. »Jetzt fällt mir's ein«, rief sie endlich. »Der alte schwarze Pastor hat's erzählt, der damals von Illinois kam und in der Negerkirche predigte. Was sagte er doch? Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Der Glaube tut's nicht, die Werke tun's nicht. Man bringt's nicht zu Wege. Es ist freie Gnade und die kommt nur von Gott. Der Herr kann sie geben, wem er will, dem Frommen, dem Sünder, ganz nach Gefallen. Er wählt, wie es ihm gerade passt. Den einen stößt er von seinem Platz und setzt einen anderen an die Stelle. Einen lässt er ewig im höllischen Feuer brennen und den anderen macht er selig sein Lebtag und immer da. Der Pastor sagte, so sei es auch in England geschehen vor grauer Zeit. Die Königin hat ihr Büblein allein rumliegen lassen und ist in Gesellschaft gegangen. Da kommt eine Negerin, die fast weiß ist, in die Kammer hinein, zieht dem Königskind die Kleider von ihrem Kleinen an und ihrem Kleinen die Kleider vom Königskind. Sie lässt ihr Büblein in der Kammer und trägt das Königskind in die Negerhütte. Kein Mensch hat's je rausgefunden. Ihr Kleiner ist mit der Zeit König geworden und hat das Königskind flussabwärts verkauft, als er mal Geld brauchte. So war's. So hat's der Pastor selbst erzählt. Und's ist keine Sünde, weil's die weißen Menschen auch getan haben. Ja, freilich, getan haben sie's. Und sogar im Königshaus. Oh, wie froh bin ich, dass mir die Geschichte wieder eingefallen ist. Leichten Herzens und voll Zuversicht stand sie auf, ging von einer Wiege zur anderen und brachte den Rest der Nacht damit zu, sich zu üben, wie sie es nannte. Sie streichelte ihr eigenes Kind und sagte bittend, »Lieg still, Massa Tom.« Dann gab sie dem wirklichen Tom einen Klaps und fuhr ihn streng an. »Willst du gleich still liegen, Schamper, sonst setzt's was.« Zu ihrer Verwunderung dauerte es gar nicht lange, bis sie das ehrfürchtsvolle Benehmen, das sie sonst ihrem jungen Herrn gegenüber in jeder Miene, jedem Wort kundgetan, auf den unberufenen Eindringling übertragen konnte, während sie den unglücklichen Erben des alten Hauses Driscoll nur noch in kurzem befehlenden Ton anredete, wie es ihr mütterliches Vorrecht war. Manchmal setzte sie ihre Übung auch eine Weile aus, um zu überlegen, ob sie mit Sicherheit auf das Gelingen ihres Planes rechnen dürfe. »Die Neger werden heute noch verkauft, weil sie das Geld gestohlen haben. Dann kauft man andere und die kennen die Kinder nicht. Das trifft sich gut. Fahre ich sie draußen spazieren, so schmier ich ihnen Sirup um den Mund. Da merkt's gewiss niemand, dass sie verwechselt sind. Ja, das tue ich. Wenn's keiner sieht, bis alle Gefahr vorbei ist, dann soll's ein Jahr dauern. Nur einer könnt's entdecken. Vor dem fürchte ich mich. Das ist Herr Wilson. Sie nennen ihn Querkopf und sagen, er ist ein Narr. Und dabei ist er so klug wie ich. Klüger als alle anderen, außer vielleicht Richter Driscoll oder Pam Howard. Meiner treu. Der Mensch ängstigt mich mit seinen verflixten Gläsern, ob er wohl ein Hexenmeister ist? Aber ich weiß, was ich tue. Ich gehe zu ihm und sag, er soll wieder Abdrücke nehmen von den Kindern ihren Fingern. Und wenn er dann nichts merkt, dann bringt's kein Mensch auf der Welt raus, dass ich sie vertauscht habe. Und ich brauche nichts mehr zu fürchten. Rein gar nichts. Aber ein Hufeisen will ich doch einstecken, dann hat der Zauber keine Macht. Die neuen Neger brauchte Roxy natürlich nicht zu fürchten und auch ihren Herren nicht, denn Driscoll war gerade mit einer Landspekulation vollauf beschäftigt und hatte für nichts anderes Sinn. Er schaute die Kinder an und sah sie doch kaum. Roxy brauchte nur die Kleine zum Lachen zu bringen, sobald sie ihn von weitem erblickte. Dann verwandelte sich Mund, Augen und Nase der verzerrten Gesichtchen in lauter Gaumen und winzige Löcher. Bis aber der Anfall vorüber war und sie wieder kleinen menschlichen Geschöpfen glichen, war Driscoll längst fort. In den nächsten Tagen wurde überdies das Gelingen der wichtigen Landspekulation so zweifelhaft, dass Herr Percy sich mit seinem Bruder, dem Richter, an Ort und Stelle begeben musste, weil ein Erbstreit entstanden war. Die Abwesenheit der beiden Herren dauerte 7 Wochen. Noch vor ihrer Rückkehr hatte Roxy den beabsichtigten Besuch bei Wilson gemacht und sie war nun ganz beruhigt. Wilson nahm die Abdrücke und schrieb die Namen auf, dann setzte er das Datum darunter. Es war der 1. Oktober. Nachdem er die Glasplatten sorgfältig verwahrt hatte, fuhr er fort, sich mit Roxy zu unterhalten, der es sehr darauf anzukommen schien, dass er sehen sollte, wie die Kinder im letzten Monat an Fülle und Schönheit zugenommen hatten. Die Kleinen waren ganz sauber und rein gewaschen, und er bewunderte sie höchlich, in der Meinung, Roxy damit ein Vergnügen zu machen. Sie aber zitterte und bebte im Inneren, weil sie jeden Augenblick fürchtete, er möchte vielleicht Ihre Angst war jedoch vergebens. Er entdeckte nichts und sie kehrte frohlockend heim. Von nun an verbannte sie alle Sorge auf immer aus ihrem Gemüt. Ende von Abschnitt 3.